Kundgabe 2463. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1942. Wort Gottes. Köstlichste Gnadengabe. Ihr gehet durch eine Schule des Geistes, so euch das göttliche Wort nahegebracht wird und ihr es aufnehmet und Nutzen daraus zu ziehen versucht. Denn dann müsset ihr unweigerlich reifen. Ihr müsset zunehmen an Erkenntnis. Und es muss licht und klar in euch werden. Ihr werdet verstehen, was euch zuvor unverständlich war. Ihr werdet begreifen die unendliche Liebe Gottes, die sich euch zuneigt und euch sich selbst darbringt im Wort. Und was ihr auch besitzet an Weisheit, es kommt nichts gleich dem Wort, das auf direktem Wege euch zugeht. Denn es ist die Kraft aus Gott, die euch unmittelbar zuströmt und die darum auch von außergewöhnlicher Wirkung ist. Und so wie ihr glaubet, dass Gott selbst zu euch spricht, begehret ihr auch sein Wort. Und dann erst könnt ihr es empfangen. Denn Gott will bewusst begehrt werden, um sich äußern zu können. Er will, dass er als liebevoller Vater anerkannt wird, der seine Kinder stets und ständig bedenkt mit seiner Gnadengabe. Und er will, dass seine Kinder auch Verlangen tragen nach seiner Liebesäußerung, nach seinem Wort. Denn es ist das Köstlichste, was er euch bieten kann, solange ihr noch auf Erden weilet. Es macht euch das göttliche Wort fähig, die Erdenaufgabe zu erfüllen. Es macht euch weise und erzieht euch zur Liebe. Es weiset euch den Weg zu Gott. Es verhilft eurer Seele zum Aufstieg, denn es hilft euch, eure Seele zu formen nach dem Willen Gottes. Und darum könnt ihr nicht ohne das Wort Gottes den Erdenwandel erfolgreich zurücklegen. Ihr benötigt es zu eurer geistigen Entwicklung. Die Liebe Gottes aber weiß, was euch mangelt, und sie kommt euch entgegen, einem jeden das bietend, was ihm zur Höhe verhilft. Sie steigt selbst herab zu euch. Sie zeigt sich ganz offensichtlich, auf dass euer Glaube ein tieferer und innigerer werde, denn ihr werdet diesen gebrauchen in kommender Zeit. Ihr werdet Hunger nach seinem Wort und dursten nach seiner Gnade. Und ihr werdet euch laben dürfen an dem Quell, dem das lebendige Wasser entströmt. Ihr werdet schöpfen dürfen unentwegt. Und ihr werdet erquickt und gestärkt sein, so ihr den göttlichen Labetrank zu euch nehmet. Ihr werdet gesättigt werden durch das Wort Gottes, durch das Brot des Himmels, das allen denen geboten wird, die es innig begehren, die Gott lieben aus ganzem Herzen und ihm diese Liebe beweisen durch uneigennützige Liebe zum Nächsten. Ihnen naht sich Gott selbst im Wort, wie er es verheißen hat. Amen.